Halleluja, preist den Herrn. Wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen, kommt herein, kommt herzu. Gott hat etwas Neues geplant. Amen. Halleluja. Bist du bereit, heute Abend was zu erleben, was du noch nie erlebt hast? Bist du bereit, Gott heute auf eine Weise zu erleben, wie du ihn noch nie erlebt hast? Amen. Weißt du was, dann musst du bereit sein, etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Dann musst du bereit sein, ihn vielleicht zu loben und zu preisen, wie du ihn noch nie gelobt und gepriesen hast. Weil es ist tatsächlich so, immer wenn Gott uns in neue Räume hineinführt, dann hat es was damit zu tun, dass wir uns auf ungewöhnliche Wege von ihm leiten lassen. Das heißt, dass wir uns von ihm inspirieren lassen, vielleicht Dinge zu tun oder in eine Weise reinzugehen, einfach in diese geistlichen Bereiche, wie wir es noch nie vorher getan haben. Amen. Und weißt du, Gott hat jeden Tag was Neues für dich geplant. Ist es nicht wunderbar? Schau, jetzt ist die Zeit der Adventskalender. Jeden Tag ein Türchen. Amen. Aber weißt du, bei Gott ist es so, Gott hat einen 365-Tage-Adventskalender. Er möchte, dass du jeden Tag ein neues Türchen aufmachst. Jeden Tag gibt es etwas Neues und Frisches für dich in Gott zu entdecken. Das, was gestern im Kalender war, ist heute schon wieder alt. Schau dir die Kinder an. Das gestern war schön, aber heute wollen sie schon wieder wissen, was ist heute drin. Und genau so sollten wir als Kinder Gottes sein. Gestern ist gestern, aber heute ist schon wieder was Neues im Kalender drin. Amen. Und das nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern jeden Tag des Jahres. 365 oder sogar manchmal 366 Tage. Im Jahr. Halleluja. Amen. Also bist du bereit, heute Abend dein Türchen aufzumachen? Amen. Bist du bereit, irgendwo zu schauen, wo du vielleicht bisher noch nicht geschaut hast? Weißt du, manchmal sind die Türchen ja ein bisschen versteckt. Im Adventskalender, ja? Manche findest du einfacher, manche findest du nicht so einfach. Also vielleicht musst du heute Abend mal wo gucken, wo du noch nie geguckt hast, um das Türchen für heute zu finden, ne? Heute am 7.12. Halleluja. Amen. Tag 1 nach Nikolaus. Halleluja. Aber heute hat Gott wieder was ganz spezifisch Neues für dich. Halleluja. Also, sind wir bereit, wirklich mit diesem Entdeckersinn, mit diesem Forschersinn, wirklich vorzustoßen in neue Bereiche, neue Türen im Segenskalender Gottes zu öffnen heute Abend. Amen. Sag mal mit mir zusammen, stehen wir mal auf, komm, stehen wir mal auf. Sag mal, danke Vater, für das Türchen, das du heute für mich bestimmt hast. Ich bin entschieden, es zu finden und es aufzumachen. Was auch immer heute drin ist, ich bin jetzt schon voller Vorfreude und voller Begeisterung, wie ein Kind, und ich greife zu, voller Entschiedenheit. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Komm nach vorne, seid mit dabei im Lobpreis, auch wenn du online dabei bist. Einfach steig voll mit ein in den Lobpreis, den wir hier gemeinsam haben. Auch wenn du online siehst, du bist genauso mit dabei. Also genieß die Zeit mit uns zusammen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Hört mal kurz, hier gibt es ein Zeugnis, was gerade passiert ist. Diese Dame ist extra aus Israel hierher gekommen, um ein Wunder zu empfangen von Gott. Halleluja. Erzählt einfach mal. Ja. Halleluja. Die Asse, die kam extra aus Israel, um hier Wunder zu empfangen, weil die Ärzte haben gesagt, dass sie so ein künstliches Gelenk braucht, also künstliche Hüfte. Und dann hat sie auch gesagt, nein, ich werde so nach Deutschland kommen, ich gehe in eure Gemeinde und Gott heilt mich und ich werde keine Operation machen lassen und ich werde dort Menschen bezeugen, dass Jesus Christus Menschen heilt. Halleluja. Halleluja. Und was ist jetzt passiert? Yeshua, Amen. Yeshua, Halleluja, Amen. Halleluja. Was ist jetzt passiert? Что произошло? Что ты почувствовала? Говори на русском. Да, на русском. Когда они пели, я почувствовала. Nimm du das Mikro? Während des Lobpreises hat sie gespürt, wie Heiliger Geist sie erfasst hat von allen Seiten. Und da stand eine Frau neben ihr und die hat sie auch also so hier so überall Wärme gespürt, wow. So im Beckenbereich. Und als sie hierher so kam, so nach Deutschland danach kam, da hat sie Schmerzen überall hier so im Beckenbereich gespürt. Weil sie ein künstliches Beckengelenk bekommen sollte. Ja. Und dann hat sie ja so sofort gespürt, Wodka. Dass es eine Kraft sie erfasst hat. Und überall war Heilig Wärme Geist, so, Wodka. Überall war Wärme so im Körper. Halleluja. Amen. Und jetzt sind alle Schmerzen weg. А теперь прошли боли, да? Не, прошли. Все, я могу ходить. Я хромаю. Was? Die sagt, also jetzt sind keine Schmerzen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe es davor, so vor dem Gottesdienst konnte ich noch hinken, ja. Oh, da, sie konnte nur hinken mal, vor dem Gottesdienst. Ja, genau. Wow, dann lauf mal ein bisschen da nach hinten und nach vorne. Halleluja. Wow, sie konnte nur hinken, als sie zum Gottesdienst kam. Ja. Halleluja, komm mal schnell nach vorne, komm. Halleluja. Komm hier, komm. Komm her. Halleluja. Wow. Halleluja. Amen. Keine Schmerzen mehr. Halleluja. Halleluja. Preise, keine Schmerzen mehr. Frag sie, keine Schmerzen mehr? Keine Schmerzen mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Okay, du musst übersetzen, du musst das Mikro nehmen. Weil Russisch können wir nicht so gut. Noch nicht. Noch nicht. Die sagt, also, die sieht, dass, also, dass so viele Menschen hierher kommen werden und sie werden hier Heilung empfangen. Mm-hmm. Amen. Gott wird hier so mächtige Wunder tun. Halleluja. Weil Heiliger Geist ist hier. Amen. Und werden also Menschen von geistlichen Krankheiten vollkommen frei. Ja, Amen. Auch Menschen also mit also so Gefäßen, mit Herzkrankheiten, die werden Amen. Vollkommen geheilt sein. Wow. Halleluja. Aber man muss sehr offen sein und auch also sehr Jesus Christus sehr lieben. Amen. Ja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sie ist jetzt, wann ist sie aus Israel hierher gekommen? Wann ist sie hergekommen? Am Montag. Am Montag ist sie hergekommen. Halleluja. Und heute ist sie hier in der Schule. Genau. Und ist geheilt worden. Halleluja. Und Teufel hat sie also schon also im Flughafen total, also dann auch Probleme. Probleme versucht, gemacht. Sie anzuschütteln. Amen, aber Jesus hat den Sieg. Halleluja. Amen, Yeshua. Halleluja. Gib mir Jesus die Ehre. Amen. Amen. Halleluja. Amen, Yeshua. Halleluja. Preis den Herrn. Wow, ich glaube, sie könnte gleich weiter predigen, habe ich den Eindruck. Halleluja. Aber ihr dürft euch hinsetzen wieder. Also sie hat noch was erzählt, dass sie hat auch also so ein Ticket verloren, sie hat ihr Handy verloren und ich habe sie auch also sie angerufen und habe gesagt, wenn Teufel dich so attackiert, dann hat Gott für dich mächtige Amen. Vorbereitet. Amen. Ja, genau. Halleluja. Und dann hat sie auch also so die Polizei, also Auto stand dann neben ihr und die Polizisten haben ihr geholfen, haben ihr so Ticket auch also wiederhergestellt. Halleluja. Und die Menschen wenn du auf einer Reise Gottes bist, Gott ist mit dir. Amen. Gott hat sie hierher geführt. Sie ist zum ersten Mal hier überhaupt hier, ne? Die war noch also vor 5-6 Jahren. War sie schon mal da? Ja, ah, okay. Da, ja. Halleluja. Preist den Herrn. Herzlich willkommen. Super. Halleluja. Preist den Herrn. Ist Gott nicht gut? Amen. Seine Gegenwart ist hier. Seine Herrlichkeit ist hier. Danke, Jesus. Danke für deinen Geist. Danke für dein Wort. Danke für deine Kraft. Danke für deine Wunder. Weißt du, wenn so ein Wunder passiert, direkt während du hier bist, kannst du es dir auch immer gleich ziehen. Wenn du ein Wunder brauchst, der Raum der Wunder ist total offen. Ich habe das auch vorher im Lobpreis schon gespürt. Der Raum der Wunder ist total offen. Wenn du ein Wunder brauchst, Wenn du ein Heilungswunder brauchst in deinem Körper, wenn du ein neues Gelenk brauchst oder Schmerzen hast oder Bewegungseinschränkungen oder irgendwo auch immer, kannst du jetzt sehen, was das Zeugnis gehört. Die Gegenwart Gottes ist da und ich sage dir, die ist auch sogar außer Raum und Zeit. Das heißt, auch wenn du Online-Schüler bist, dann ist die gleiche Gegenwart, die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Kraft jetzt bei dir, wo du das anschaust und jetzt kannst du es dir ziehen und jetzt kannst du es dir nehmen. Es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder ganz viele Zeugnisse bekommen von Leuten, die über YouTube einfach nur unsere Botschaften hören oder sehen und dadurch ein Wunder empfangen. Letzten Sonntag in Hamburg war wieder eine Frau, die war zum ersten Mal in Hamburg, die hatte am Tag zuvor, am Samstag, zum ersten Mal eine Botschaft, wo ich gepredigt habe, in einem Wundergottesdienst auf YouTube gesehen und ist, während sie YouTube geguckt hat, geheilt worden. Sie hatte, sie war eigentlich Tänzerin, Lobpreistänzerin auch und so weiter und hatte aber aufgrund ich weiß nicht mehr genau, was die Grundursache war, aber auf jeden Fall von Krankheit, hat sie nicht mehr auf die Zehenspitzen stehen können, konnte ihre Füße nicht mehr richtig abrollen, hatte totale Schmerzen und so weiter und so fort und konnte schon seit langem nicht mehr tanzen. Und während sie die YouTube-Botschaft von uns gesehen hat, hat sie gespürt, wie es warm wurde und wie die Kraft Gottes reinging in ihren Körper und danach konnte sie wieder völlig tanzen und auf die Zehenspitzen gehen und am Sonntag war sie in Hamburg, hat Zeugnis gegeben und hat gleich nochmal 3 oder 4 Wunder empfangen. Ich weiß bloß nicht mehr, welche alles. Es waren so viele. Halleluja. Preist den Herrn. Ist Gott nicht gut? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und wir sind dabei hier in dieser Schule und das ist das Ziel dieser Schule. Ich sag's nur immer wieder, damit du es immer wieder weißt. Wir sind dabei, dich hineinzuführen und zu lehren, wie du dauerhaft in diesem Leben auf dieser übernatürlichen Ebene leben kannst. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, dauerhaft. Halleluja. Dauerhaft im Fluss des Übernatürlichen zu leben. Dauerhaft in der Herrlichkeit Gottes leben. Halleluja. Und ich habe die letzten 2 Stunden, die ich gemacht habe in der Schule, habe ich bereits gelehrt über das Thema Leben im Geist. Und ich möchte heute noch 3. Stunde dazu machen, Leben im Geist, 3. Teil. Du hast die Stelle als Grundlage, wenn du die letzten Male da warst oder das gehört hast, weißt du sowieso, Galater 5, Vers 16 heißt es, wandelt im Geist, oder du kannst auch sagen, wandelt aus dem Geist heraus, so kannst du auch sagen, wandelt aus dem Geist heraus und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Halleluja. Und wenn er, und das muss ich dir ins Gedächtnis rufen, zum Verständnis, wenn Paulus hier spricht von wandelt im Geist oder wandelt aus dem Geist heraus, dann spricht er nicht vom Heiligen Geist, sondern er spricht von unserem, von neuem geborenen, menschlichen, wiedergeborenen Geist. Amen. Er spricht von unserem Geist, in dem jetzt der Heilige Geist wohnt. Amen. Er wohnt in dir, wenn du Jesus aufgenommen hast. Und er spricht hier von deinem Geist, der von Neuem geboren ist. Er sagt mit anderen Worten, wenn du, oder umgekehrt ausgedrückt, bevor du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, warst du geistlich gesehen für Gott tot. Dein Geist war tot für Gott. Obwohl der Geist dein eigentliches Sein ist, du bist Geist, ja, das muss man auch immer wieder sagen, du bist Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Geist, du hast eine Seele, und du wohnst in einem Körper. Das heißt, dein eigentliches Sein ist tatsächlich Geist. Ist der Geist. Dieser Geist aber ist so lange im Prinzip tot, nicht wirklich tot, ganz tot, aber tot für Gott. Ja, tot für Gott und damit fürs Entscheidende. Tot für Gott, so lange bis du Jesus in deinen Geist aufnimmst, bis du von Neuem geboren wirst. So lange ist dein Geist für Gott tot. Wenn aber da Jesus in deinen Geist einzieht, dann wird dein Geist lebendig und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Indem er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, wird er lebendig. Und dieser lebendige, neu geschaffene Geist, du, dein eigentliches Du, Amen, dein eigentliches Ich, dieses Du, sagt Paulus, soll jetzt die Oberhand haben in unserem Leben. Das heißt, es ist, was er sagt. Wenn er sagt, wandelt gemäß dem Geist. Es heißt, mit anderen Worten, handelt, lebt, redet, entscheidet aus den Impulsen dieses von neuem geborenen Geistes heraus. Darauf kommt es an. Amen. In 2. Petrus, oder 1. Petrus, Moment, 1., 2. Petrus, irgendwo im Petrus, jedenfalls. Petrus, 1. Petrus 3, Vers 4, nennt Petrus diesen von neuem geborenen Geist den verborgenen inneren Menschen des Herzens. Dieser verborgene innere Mensch des Herzens hat das Gesetz Gottes in sich hineingeschrieben bekommen. Das kannst du in Hesekiel 36, 26 bis 27 lesen. Das heißt, in dem Moment, wo du von neuem geboren wirst, geht es nicht mehr darum, nach Gesetzeswerken Gott zu gefallen, was sowieso nie funktioniert hat. Amen. Sondern es geht darum, deinen inneren, verborgenen Menschen des Herzens in die Dominanz zu bringen, in den das Gesetz hineingeschrieben ist. Und die Konsequenz ist, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, automatisch, wenn du gemäß dem Geist wandelst, automatisch, sag mal automatisch, wirst du das Gesetz Gottes erfüllen. Aber nicht aus deiner eigenen Kraft, nicht aus Gesetzeswerken, ja, nicht indem du werkelst. Die Werkler bewirken Werke des Fleisches. Deswegen heißt es Werke des Fleisches, aber Früchte des Geistes. Amen, das ist der Unterschied. Amen. Werke des Fleisches haben immer mit Werkeln zu tun. Je mehr du dich verstrickst im Werkeln, das ist übrigens das Wesen von Religion. Religion werkelt immer. Ist immer am Werkeln, ist immer am Rumwerkeln. Christliche Verhaltenstherapie, ja, ist der Versuch, Menschen gut zu machen, Menschen christlich zu machen, Menschen anzupassen. Jetzt bist du Christ, also musst du jetzt das machen. Aber das ist nicht der Weg des Evangeliums, sondern der Weg des Evangeliums ist, jetzt bist du Christ, also lerne deinen von neuem wiedergeborenen Geist, dein wahres Ich, in dem jetzt Jesus wohnt, hervorkommen zu lassen. Amen. Vollkommen anderer Ansatz, kannst du sehen. Das ist der Ansatz des Evangeliums. Ich sage immer so, das Ziel des geglaubten Evangeliums, wenn du das Evangelium glaubst, dann ist das Ziel oder das Ergebnis, so kannst du auch sagen, wenn du das Evangelium wirklich glaubst, dann ist das Ergebnis der Wandel im Geist. Jesus hat das Erlösungswerk vollbracht, um Söhne und Töchter hervorzubringen, die gemäß dem Geist wandeln und somit ihn hervorkommen lassen. Amen. Weil dein neues Sein, dein neuer Geist, dein wiedergeborener Geist ist ja letztendlich er. Amen. Er in dir. Nun lebe nicht mehr ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Oder du kannst auch übersetzen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mich. Amen. Das heißt, es geht jetzt nur noch darum, nur noch, ja, das ist eigentlich unendlich einfach von Gott gemacht, es geht nicht mehr darum, 1000 Gesetze zu erfüllen, sondern es geht nur noch darum, Jesus in dir das neue Leben hervorkommen zu lassen. Deswegen hat Jesus gesagt, diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten, ja, das ist wieder der verborgene innere Mensch des Herzens, aus ihrem Innersten, aus ihrem Geist, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist er. Verstehst du? Ströme lebendigen Wassers in dir, das ist er. Wenn er die Oberhand hat in dir, unüberlagert von seelischen Tendenzen oder den Tendenzen des natürlichen Menschen, wenn er die Oberhand hat, unüberlagert, dann kommen Ströme lebendigen Wassers hervor. Du kannst gar nicht verhindern. Amen. Du kannst gar nicht mehr stoppen. Du kannst gar nicht mehr verhindern. Halleluja. Preis den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist so einfach. Ja, ich habe am Sonntag habe ich die Bibelstelle auch schon vorgelesen im Gottesdienst. Ich lese nur einen Teil jetzt davon vor. 2. Korinther 3, Vers 4 bis 6. Ja, wo Paulus sagt, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären. oder fähig wären. Also nicht, dass wir etwas bewirken könnten, etwas zu erdenken, sagt er, als aus uns selbst. Sondern unsere Tüchtigkeit, unsere Fähigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat. Also fähig gemacht hat. Sag mal, ich bin fähig gemacht. Durch Jesus Christus. Amen. Das ist seine Gnade. Er hat uns fähig gemacht, und zwar jetzt zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Versuch, gemäß dem Buchstaben des Gesetzes als Christ zu leben, tötet alles geistliche Leben ab. Amen. Gemäß dem Geist zu wandeln und Jesus hervorkommen lassen, zu lassen aus dir, bringt Leben hervor. Amen. Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Halleluja. Das bringt Leben hervor. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Ich glaube, ich habe es am Sonntag auch erwähnt, wenn du beginnst, nach dem Buchstaben des Gesetzes zu leben, also was so viel heißt wie, wenn du beginnst, an einer Stelle zu sagen, so, jetzt strenge ich mich an, hier aus eigener Kraft gut zu sein. So zu machen, wie Gott es will. Wenn du damit beginnst, sagt Paulus, dann bist du schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Und Jakobus sagt, wenn du nur eins übertrittst, hast du das ganze Gesetz übertreten. Das heißt, dann hast du schwere Zeiten vor dir. Du bist dann geradewegs zurück in den alten Bund gesegelt. Mir nichts, dir nichts, obwohl der neue Bund vor 2000 Jahren begonnen hat. Du bist dann wirklich von gestern. Ja. Also das ist der Grund, warum viele Christen so von gestern sind manchmal, in ihrem Auftreten. Ja, das ist der Grund, weil sie, ohne dass sie es gemerkt haben, wieder in den alten Bund zurückgerutscht sind. Sie haben gesagt, ja, die Gnade ist gut, aus Gnade durch Glauben ist schön, aber das muss man noch und das muss man noch und das muss man noch. Aber wenn du damit beginnst, woher weißt du, wann die Liste zu Ende ist? Was? Der Teufel ist gut darin, die Liste ständig zu verlängern. Und dir zu sagen, hey, da bist du noch nicht gut, da bist du noch nicht gut. Die Disziplin des Lobpreises ist bei dir noch nicht so ausgeprägt, mein Sohn. Sagst du, ja, aber ich lese schon jeden Tag 5 Stunden in der Bibel. Ja, aber die Disziplin des Lobpreises. Oder wenn du sagst, ich preise jeden Tag 5 Stunden den Herrn, dann sagt er, ja, aber die Disziplin des Wortes. Der findet immer irgendwas. Du sagst, ja, ich lese 5 Stunden im Wort und 5 Stunden mache ich Lobpreis. Da sagt er, ja, aber was ist mit der Disziplin des Fastens? Verstehst du? Es hört nie auf. Der Punkt ist, Jesus Christus hat ein für alle Mal offenbar gemacht, dass dieses ganze System nicht funktioniert. Es ist das System des Gesetzes. Das System des Gesetzes funktioniert nicht. Was aber funktioniert, ist das Evangelium. Amen. Sag mal, danke für das Evangelium. Und das Evangelium hat tatsächlich, oder das, sagen wir so, das Evangelium ist die gute Nachricht von der Tatsache, dass Jesus Christus alles für dich erledigt hat. Amen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht von der Gnade Gottes. Alles ist vollbracht, alles ist getan. Du bist neu, wenn du Jesus aufnimmst, egal wie du dich fühlen magst, egal wie andere dich vielleicht noch sehen mögen. Aber in dem Moment, wo du Jesus Christus in dir aufnimmst, bist du neu. In deinem Geist. Und alles, was es jetzt noch braucht, ist, dass es hervorkommt. Alles, was es jetzt noch braucht, ist, dass du deinem neugeborenen Geist die Oberhand gibst. Und du wirst, sagt Paulus, die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und nicht nur die Begierden des Fleisches nicht erfüllen, sondern du wirst die Früchte des Geistes hervorbringen. Das kommt gleich 2, 3 Verse danach. Ja. Du wirst mit anderen Worten so leben, wie Jesus leben würde. Du wirst wie Jesus sein in dieser Welt. Du wirst ihn ausleben. Du wirst ihn hervorbringen. Seine Weisheit kommt hervor. Du wirst geleitet sein vom Heiligen Geist. Halleluja. Sag mal, ich bin geleitet vom Heiligen Geist. Amen. Seine Weisheit, seine Führung, seine Klarheit kommt hervor. Seine Kraft, seine Wunder, seine Wirksamkeiten kommen hervor. Seine Persönlichkeit, seine Liebe, seine Freude, sein Frieden, seine Geduld, die Früchte des Geistes kommen hervor. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich sehe es schon wachsen in dir. Halleluja. Das letzte Mal, in der letzten Stunde, die ich gehalten habe, habe ich euch schon ein paar so Wachstumshilfen für deinen Geist angedeutet. Es gibt so ein paar Wachstumshilfen für deinen Geist. Wie gesagt, das sind auch keine Gesetze oder jetzt Dinge, wo du sagst, so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, sondern sind einfach Wachstumshilfen. Wie kannst du deinem Geist die optimale Unterstützung geben, dass er hervorkommen kann? Weil wie von euch wissen, dass manchmal der Geist noch ein bisschen überlagert ist von der Seele, vom Fleisch, von den Umständen, von der Welt und so weiter. Manchmal auch vom Teufel. Okay? Ja, komm vor, ne? Also ist es wichtig zu lernen, wie gebe ich oder wie ermögliche ich meinem Geist möglichst maximal hervorzukommen? Wie bringe ich ihn hervor? Eigentlich geht die ganze Glory Life Schule nur darum, deinen Geist hervorzubringen. Die ganze Glory Life Schule ist keine Verstandesschule. Dein Verstand, da ist das Gymnasium dafür zuständig oder die Realschule oder was auch immer, ja? Oder die Uni, keine Ahnung, oder die Hauptschule, ist dafür da, um deinen Verstand hervorzubringen. Da haben wir in Deutschland einen guten Hintergrund. Gibt es genügend, gibt sogar Schulpflicht in Deutschland. Also hat jeder irgendwie eine gewisse Verstandesbildung mitbekommen. Amen. Das ist nicht das Ziel der Glory Life Schule, deinen Verstand hervorzubringen. Das Ziel der Glory Life Schule ist es auch nicht in erster Linie, dir bestimmte, ich sag mal, praktische Fähigkeiten in erster Linie zu vermitteln. Wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das? Obwohl wir natürlich Dinge wie Heilung und so weiter demonstrieren und dich dadurch inspirieren, wie du es machen kannst in der Praxis. Aber es geht nicht in erster Linie um Fertigkeiten, sondern es geht in erster Linie darum, deinen Geist hervorzubringen, weil da ist alles drin. Weißt du, dein Geist weiß ja, wie man die Kranken heilt. Jesus in dir weiß ja, wie man die Kranken heilt. Jesus in dir hat immer die richtige Idee. Amen. Du siehst jemanden und denkst, wow, warum wird er nicht geheilt? Und dann sagt dir der Heilige Geist, ja, lass ihm mal die Arme auswachsen als Beispiel. Oder treib vorher noch einen Dämon aus. Der Heilige Geist weiß es ja alles. Amen. Also, wenn wir das erreichen, dass dein Geist die Oberhand bekommt über alles andere in deinem Leben, dann haben wir damit alles andere mit erreicht. Wir haben dann auch erreicht, dass dein Verstand in die richtige Ordnung kommt, dass er nämlich erneuert ist in seinem Denken, gemäß dem Wort Gottes. Wir haben dann erreicht, dass du immer in jeder Situation weißt, was zu tun ist, weil du die Weisheit Gottes hast, weil du die Führung Gottes hast, weil du die Klarheit Gottes hast. Wir haben sozusagen, wenn wir deinen Geist hervorbringen, haben wir alles erreicht. Amen. Halleluja. Sag mal, danke, Vater, dass du meinen Geist hervorbringst. Halleluja. Die wichtigsten Helfer, die deinen Geist hervorbringen, die Gott uns bereits gegeben hat, die musst du dir nicht mehr erwerben, sondern die hat Gott uns bereits gegeben, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ist erstens der Heilige Geist selber. Ja? Von ihm heißt, ich gebe dir mal diese Stelle, die habe ich das letzte Mal noch nicht zitiert, ich gebe dir diese Stelle, Johannes 14, 16, wo Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, also einen Helfer geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Sag mal, danke Vater für den Heiligen Geist in meinem Geist. Amen. Er ist dein wichtigster Helfer auf dieser Reise in die Herrlichkeit, sage ich mal so schön. Ja? Safari ya Atukufu heißt es auf Swahili, habe ich jetzt gelernt. Ja, immerhin, soweit ist mein Buch schon übersetzt jetzt. Reise in die Herrlichkeit. Der Titel ist schon übersetzt auf Swahili. Safari ya Atukufu. Halleluja. Also jetzt weißt du, woher das Wort Safari kommt. Das heißt Reise. Halleluja. Dein Reiseleiter in die Herrlichkeit ist der Heilige Geist. Amen, das ist dein Reiseleiter. Er hilft dir zu lernen, deinem wiedergeborenen Geist zu folgen. Und das zweite wichtige Tool, das Gott dir gegeben hat, ist das Wort Gottes, das dir hilft zu unterscheiden, zu scheiden zwischen Seele und Geist. Hebräer 4, Vers 12. Das heißt, das Wort Gottes, es heißt auch in Hebräer 4, Vers 12, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Das heißt, es hilft dir, in jeder Situation deines Lebens zu unterscheiden, sind diese Gedanken, die ich jetzt gerade denke, sind sie göttlich oder sind sie nicht göttlich? Ganz einfach, wenn du zum Beispiel sagst, wenn du merkst, oh, ich denke den Gedanken, oh, ich werde nie wieder gesund werden, als Beispiel, dann kannst du schnell unterscheiden, ob dieser Gedanke von Gott kommt oder nicht. Weil manche sagen, ja, das hat Gott mir gesagt. Gott hat mir gesagt, ich werde nie wieder gesund. Ja, das Problem ist nur, Gott sagt in seinem Wort genau das Gegenteil. Er sagt in seinem Wort, in seinem geschriebenen Wort, sagt er durch, seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Das heißt, er sagt nicht nur, wir werden gesund werden, sondern er sagt, wir sind schon. Das ist noch besser. Amen. Das heißt, deine Gedanken werden gerichtet durch das Wort Gottes, wenn du es zulässt. Es geht alles ums Zulassen. Weißt du, als Christ geht es viel ums Zulassen. Du musst zulassen, dass der Heilige Geist dich führt. Du musst zulassen, dass das Wort Gottes scheidet. Weil manchmal, wie von euch haben schon gemerkt, manchmal passt einem das nicht so ganz, wenn das Wort Gottes scheidet. Weil man einfach gerade sich so anders fühlt. Es fühlt sich einfach gerade genau anders an und man will einfach gerne jetzt was ganz anderes sagen, als das, was das Wort Gottes sagt. Aber ich sage dir, je mehr du mit dem Wort Gottes Umgang hast und je tiefer du einsteigst, je mehr du dich dem aussetzt, umso mehr wirst du in jeder Situation sofort die Überführung spüren und sagen, oh nein, diese Gedanken, die sind nicht vom Wort Gottes. Diese Gedanken sind nicht von Gott. Nein, diese Worte spreche ich besser nicht aus, weil ich will ja eigentlich die Worte Gottes aussprechen. Das Wort Gottes ist dein Spiegel, den Gott dir ständig vorhält, wo er sagt, hey, das bin ich und das bin ich nicht. Alles, was nicht mit dem Evangelium übereinstimmt, ist nicht die Wahrheit. Ja? Du kannst natürlich manche Dinge, kannst natürlich sagen, ja, aber Moment mal, im Wort Gottes lese ich an einem Vers, Lukas 22, Vers irgendwas steht, und Judas ging hin und erhängte sich. Und dann habe ich die Seiten umgeschlagen und dann kam eine Stelle und mein Blick fiel drauf und da stand, und nun gehe hin und tue desgleichen. Also hat jetzt nicht Gott zu mir gesprochen. Nein, Gott hat nicht zu dir gesprochen. Das sind zwar Bibelstellen, aber in dieser Kombination sind diese Bibelstellen genau konträr zum Evangelium. Amen. Und somit nicht die Wahrheit. Verstehst du? Der Teufel kennt die Bibel auch. Der kann dir Bibelverse so zusammenstöpseln, dass du sagst, wow, ist ja total biblisch. Aber ich sage dir, wenn es nicht das Evangelium ist, dann kannst du es vergessen. Amen. Deswegen ist ein Schlüssel, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in der Schule eigentlich, aber heute Abend erwähne ich es jetzt. Ein Schlüssel ist, tatsächlich über den zentralen Bibelstellen des Evangeliums zu meditieren, bevor du dich an irgendwelchen anderen Dingen verhakst und am Ende aufhängst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Amen. Deswegen habe ich, und wie gesagt, ich erwähne es jetzt heute Abend, ich habe schon vor Jahren habe ich mal mehrere Listen mit Bibelstellen zusammengestellt, die ihr hinten am Infotisch findet. Oder die Schüler können es auch gerne zugeschickt bekommen, wenn sie das möchten, die Online-Schüler. Eine Liste ist zentrale Bibelstellen des Evangeliums. Also Bibelstellen oder so ausgedrückt, Bibelstellen, die zentrale Aussagen des Evangeliums wiedergeben. Das sind Stellen, über denen wir als Christen immer, ich sage mal, prioritär meditieren sollten. Amen. Nicht zuerst irgendwas im alten Bund und du sollst das Böcklein nicht kochen mit der Mutter Milch oder so irgendwas. Ja. Sondern besser solche Sachen wie alles ist mir möglich durch den, der mich kräftig macht. Oder ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das sind klare Aussagen, die direkt das Evangelium beinhalten. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und so weiter. Alle diese zentralen Aussagen, wer wir sind in Christus, das sind zentrale Aussagen. Weißt du, wer wir sind in Christus, sind zentrale Aussagen des Evangeliums. Weil ohne das Evangelium könntest du nicht in Christus sein. Das heißt, alles, was immer wenn du eine Bibelstelle siehst, wo es heißt in Christus, Paulus gebraucht es sehr, sehr oft in Christus. Wenn jemand in Christus ist zum Beispiel, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, aber sagt der Teufel, ja, aber schau mal, in deinem alten Leben, da war das und das und das und das und die Vergangenheit und überhaupt und du bist missbraucht und dies und da, da bam, badam, badam. Hast du ein klares Wort Gottes, das dir hilft zu scheiden zwischen Seele und Geist und es sagt dir, hey, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. In Christus. Alle diese Bibelstellen, die dir wiedergeben, wer du in Christus bist, was du in Christus bist, wer Christus in dir ist, das sind zentrale Aussagen. Jesus zu sehen, wie er in den Evangelien gehandelt hat, das ist wie wenn du dir selber den Spiegel vorhältst. Du siehst dich, weil du bist ja in ihm. Amen. Das heißt, ihn zu sehen, heißt gleichzeitig zu sehen, das bin ich. Die Evangelien so zu lesen, das ist frei von religiösem Beigeschmack. Ja? Religion liest die Evangelien immer so und sagt, oh Jesus, das war ein ganz toller, schau mal, was der Tolles gemacht hat, meine Güte. Ist der Hammer, aber klar, der war ja auch der Sohn Gottes, ist ja logisch. Das ist Religion. Das Evangelium sagt, hey, du bist genauso ein Sohn Gottes wie Jesus Christus. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Also wenn du in den Evangelien liest, dann liest du von dir. Du liest von deinem Leben, du liest, wie du bist. Genauso liebevoll im Umgang mit den Sündern und genauso scharf im Umgang mit den Pharisäern. So bist du, Amen. Genauso Toten auferwecken, Dämonen austreiben, blinde Augen heilen, taube Ohren öffnen wie er. So bist du. Amen. Sag mal, so wie er, so bin ich. Das heißt, dein Geist wird hervorgebracht, und da sind wir ja gerade, dein Geist wird hervorgebracht, wenn du dich mit diesen zentralen Aussagen des Wortes Gottes beschäftigst. Das ist Nahrung für deinen Geist. Und das heißt nicht, dass du nicht die anderen Bibelstellen auch lesen sollst. Ja? Lies das ganze Alte Testament, lies mal alle Gesetze durch. Das super, weißt du, du kannst immer was lernen. Alles ist Nütze zur Lehre, sagt das Wort Gottes. Alles dient der Auferbauung. Jeder einzelne Bibelvers. Nur wichtig ist, was du verinnerlichst, sind die zentralen Aussagen des Evangeliums. Sind die Aussagen, was Jesus aus dir gemacht hat. Sind die Aussagen, wer Jesus ist, wo du Jesus siehst, wo du ihn vor Augen hast. Damit beschäftigst du dich, mit den Segnungen, mit denen du gesegnet bist durch ihn. Damit beschäftigst du dich. Halleluja. Amen. Mit den Früchten des Geistes. Weißt du, wie kommen die Früchte des Geistes in dir hervor? Schau, das ist ja ganz einfach. Früchte müssen ja wachsen, richtig? Amen. Im Unterschied, das ist übrigens der Unterschied zwischen Früchten und Gaben. Ja? Und man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gaben des Geistes sind total wichtig, sind Kraftgaben zum Beispiel oder auch Gaben, bestimmte Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, um einfach sein Reich zu bauen, sind Gaben, wir haben glaube ich auch schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit der Salbung des Heiligen Geistes, 1. Korinther 12 sind ein paar Gaben aufgelistet, im Römerbrief sind ein paar Gaben aufgelistet, an verschiedenen Stellen sind bestimmte Gaben aufgelistet. Und Gaben des Geistes sind wichtige Tools, um die Kraft Gottes zu den Menschen zu bringen. Nur Gaben des Geistes sind nicht unbedingt ein Zeichen davon, dass ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes tatsächlich geistlich lebt. Deswegen machen Christen manchmal den Fehler, sie erleben irgendjemand, der eine prophetische Gabe hat oder irgendwas, sagt ihnen was Richtiges, ja, eine Prophetie, wow, die haut voll rein und du denkst so, wow, das ist ein Prophet. Habe ich selber schon erlebt. Amen. Ich hatte Leute, die haben mir die gewaltigsten Prophetien weitergegeben, wo ich sagte, wow, das ist 100% Gott. Und am Anfang, das war noch vor vielen Jahren, am Anfang war ich noch nicht so reif. Und dann dachte ich, wow, das muss ein Prophet sein. Wenn der das so sieht, wow, das muss ein Prophet sein. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, der Mann war total im Fleisch. Total, aber total. So extrem im Fleisch, dass es schon fast Psycho war. Tatsächlich. Und trotzdem, weißt du, der Punkt ist, Gaben werden von Gott geschenkt, ohne Voraussetzung, ohne irgendeine Grundlage, einfach so. Amen. So wie du deinem Kind an Weihnachten einfach was schenkst, weil es dein Kind ist. Amen. Und nicht unbedingt, weil es besonders brav war. Oder? Wie viel machen das? Nein, du schenkst deinem Kind etwas, weil es dein Kind ist. Und so schenkt Gott seinen Kindern Gaben, weil wir seine Kinder sind. Und auch, weil wir die Gaben brauchen, um in bestimmten Situationen Durchschlag zu haben und bestimmte Dinge bewirken zu können und um sein Reich bauen zu können. Aber Gaben des Geistes ohne Früchte des Geistes werden das Reich Gottes nur sehr begrenzt weiterbringen. Weil unter Umständen du dann mit den mangelnden Früchten des Geistes, du das, was du mit Gaben gut machst, wieder so verschleiern kannst und wieder so verdunkeln kannst, dass am Ende die Leute es nicht wirklich nehmen können. Amen. Trotzdem sollten wir das eine nicht gegen das andere ausspielen. Verstehen? Manche sagen, ja, es nur auf die Früchte kommt es an, die Gaben sind überhaupt nicht so wichtig. Nein, das ist auch Quatsch. Amen. Nur die Früchte des Geistes hervorzubringen, ohne die Gaben des Geistes einzusetzen, bedeutet, dass du dem Evangelium, das du verkündest und für das du stehst, den geistlichen Durchschlag nimmst, die Kraftwirkung nimmst und somit die Wirksamkeit im Endeffekt. Ja? Also was wir brauchen, sind sowohl Gaben als auch Früchte. Amen, sag mal, sowohl Gaben als auch Früchte. Die Gaben, die bekommst du einfach. Amen. Ja? Ohne, dass du was dazu tun musst. Die Früchte müssen wachsen. Deswegen sind es Früchte. Die müssen wachsen. Wie wachsen sie? Sie wachsen, indem dein Geist mehr und mehr hervorkommt. Weil diese Früchte sind ja in deinem Geist drin. Liebe ist in deinem Geist drin. Freude ist in deinem Geist drin, weil es in Jesus ist. Amen. Geduld ist in deinem Geist drin. Halleluja. Denkst du manchmal nicht, aber ist so. Ist drin in deinem Geist. Ja? Friede ist in deinem Geist drin. Die Früchte des Geistes sind in dir drin, aber das Hervorkommen ist wachstümlich. Amen. Wie kommt es hervor? Indem du dich damit beschäftigst. Ganz einfach. Das heißt, indem du darüber nachsinnst. Und zwar nicht darüber nachsinnst, ach, wäre das toll, wenn ich doch mehr Liebe hätte. Oh Herr, bitte gib mir mehr Glauben. Herr, mehre mir den Glauben. Das haben die Jünger auch schon versucht und Jesus hat nicht gesagt, okay, komm, setzen wir uns hin, beten wir zusammen. Nee, sondern er hat gesagt, wenn ihr nur Glauben wie ein Senfkorn habt, dann werdet ihr schon diesen Berg sagen, hebe dich hinweg. Mit anderen Worten, er hat zu ihnen gesagt, tut's einfach in der Situation, in die er kommt und der Glaube ist da. Das heißt, es geht nicht darum, dass du dich hinsetzt und sagst, oh Herr, mehre mir den Glauben oder die Freude oder die Liebe, sondern indem du darüber meditierst und dir bewusst machst, das ist in mir. Wenn du 1. Korinther 13 liest, zum Beispiel das Hohelied der Liebe, wo die Liebe beschrieben ist, dann liest du es in dem Sinn, das ist in mir. Dann setz mal ein, wenn es da heißt, die Liebe ist gütig, die Liebe ist langmütig, die Liebe rechnet Böses nicht zu und so weiter. Dann setz einfach mal ein und sag, ich bin langmütig, ich bin gütig, ich rechne Böses nicht zu. Das bist ja du durch Jesus. Amen. Das heißt, du identifizierst dich mit der Liebe und indem du dich identifizierst mit der Liebe, wird die Liebe, die in deinem Geist ist, angeregt sozusagen, kann man sagen. Das ist wie wenn diese Liebe, die in dir wäre, wie so einen Kraftschub kriegen würde. Man könnte es Dünger nennen. Und was passiert, wenn du Pflanzen düngst? Sie wachsen. Amen? Sie wachsen. Und genau so ist es zum Beispiel mit der Frucht der Liebe. Wenn du sie düngst, indem du dich damit identifizierst, dann wird in dir ein Kraftschub ausgelöst, der diese Frucht zum Wachsen bringt. Schau, ich glaube, genau das ist es, was passiert. Weil manche fragen immer und sagen, ja, warum gibt es immer wieder so Phasen in Gottesdiensten, wo plötzlich die Leute unkontrolliert anfangen zu lachen? Ist das jetzt dann die Frucht der Freude oder was? Verstehst du, der Punkt ist der, die Frucht der Freude ist viel tiefer. Aber was Gott macht, ist, wenn wir uns mit der Freude beschäftigen oder wenn wir uns auf die Freude ausrichten, dann gibt es einen Kraftschub, der die Freude in dir anregt. Und dieser Kraftschub kann manchmal so stark sein, dass es dir einfach irgendein Stöpsel raushaut. Und da musst du halt lachen. Das Ergebnis beständiger Kraftschübe, die die Freude anregen, wird mit der Zeit das sein, dass du immer kontinuierlicher, egal ob du jetzt gerade aktuell lachst speziell oder unkontrolliert oder kontrolliert oder wie auch immer lachst, dass trotzdem diese Freude ständig da ist. Dass sie nämlich eine Frucht geworden ist. Kannst du das sehen? Weißt du, ich gebe dir heute tiefe Einsicht. Das Zusammenspiel zwischen geistlicher Kraft und geistlicher Frucht. Die Freude oder die Liebe oder welche Frucht auch immer du nehmen möchtest, ist auf der einen Seite eine geistliche Substanz. Ja? Man könnte es auch sagen, ist wie ein geistlicher Raum in Gott. ja, in seinem Herzen. Ja. Vor seinem Angesicht zum Beispiel ist Freude in Fülle, ist ein geistlicher Raum, ja, der Freude. Gibt es in der Herrlichkeit Gottes, ist ein geistlicher Raum der Freude. Und auf der anderen Seite ist aber die Freude, das kannst du bei der Freude besonders gut biblisch belegen, Nehemia 8, Vers 10, genauso ist die Freude am Herrn aber auch unsere Kraft. Amen. Das heißt, es ist eine Frucht und es ist eine Kraft. Die Kraft ist dafür da, um die Frucht zum Wachsen anzuregen. Das kannst du notieren für alles. Die Kraft ist dafür da, um die Frucht zum Wachsen anzuregen. Und damit hast du schon all diese Fragen, die manchmal auftreten, gerade im Zusammenhang mit der Freude, habe ich das schon öfters beobachtet. Und dann sagen dann Leute, ja, und wenn ich dann nicht unkontrolliert lache, dann ist bei mir die Frucht der Freude nicht da, oder was? Muss man denn immer lachen, damit man in der Freude ist? Nein, musst du nicht. Aber manchmal gibt Gott dir eine Kraft, eine Wirksamkeit, die in dir diese Freude anregt, damit die Frucht wieder einen Wachstumsschub kriegt. Kannst du sehen? Genau das Gleiche ist mit der Liebe. Die Liebe ist eine Frucht und sie ist aber auch eine Kraft. Deswegen sagt Paulus, die Liebe Christi drängt uns. Da spricht er von der Kraft. Offensichtlich hat, als Paulus das schreibt, hat er offensichtlich einen Schub der Kraft empfangen, die bewirkt, dass die Liebe in ihm einfach zu einem Drängen wird. Ja? Das ist ein Schub der Kraft. Je öfter du Schübe der Kraft, der Liebe, der Barmherzigkeit und so weiter erlebst, umso stärker wird die Frucht der Liebe insgesamt dein Leben durchdringen. Das ist das, was sozusagen dann automatisch passiert. Kannst du das sehen? Wie Gott unsere geistliche Persönlichkeit wachsen lässt. Die Frucht des Friedens wird angeregt durch die Kraft des Friedens. Also es gibt eine geistliche Kraft des Friedens. Ich kann zum Beispiel mit der geistlichen Kraft des Friedens kann ich einfach sagen, so, jetzt halten wir einfach sämtliche Gedanken hier in diesem Raum einfach an. Wenn du dich jetzt damit eins machst, kannst du jetzt nichts mehr denken. Warum? Weil eine geistliche Kraft wirksam wird, die letztendlich dazu führt, auf die Dauer, dass diese Frucht des Friedens in dir hervorkommt. Amen. Das heißt, wir sollten die Kraft nie gegen die Frucht ausspielen, sondern die Kraft und die Frucht kommen zusammen. Aber wir sollten auch nicht sagen, ja, das eine ist das andere. So, nach dem Motto, okay, wenn du dich nicht immer kugelst vor Lachen und nicht immer vom Stuhl kippst vor Lachen, dann kennst du die Frucht der Freude gar nicht. Ne? Das ist nicht unbedingt gesagt, sondern das Kugeln und Lachen und so weiter ist einfach eine Reaktion auf einen Schub der Kraft der Freude, den Gott gibt, damit du geistlich wächst in dieser Frucht. Eieieiei. Und da können wir alle immer noch ein bisschen mehr Wachstum brauchen. Das ist ja nicht so, gell? Können alle immer noch ein bisschen mehr Wachstum in der Freude brauchen, oder? Gebt ihr mir sicher recht. Also lohnt es sich durchaus, über der Freude zu meditieren. Es lohnt sich auch, über die Freude zu sprechen, weil das ist das andere. Meditieren, weißt du, viele stellen sich vor, unter Meditieren stellen sich nur vor, okay, ich sitze da und sage, Freude, Freude, oder was auch immer, oder du liest ein Bibelvers, die Freude am Herrn ist meine Kraft, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und das ist gut, verstehst du, sollst ja Tag und Nacht darüber nachdenken, das ist eine gute Sache, darüber nachzusehen, oder du sinnst nach über der Liebe, indem du 1. Korinther 13 liest und so weiter. Das ist eine gute Sache. Aber weißt du, eine andere Form der Meditation in Anführungszeichen ist auch die, dass du über bestimmte Wirksamkeiten oder Früchte einfach beginnst zu sprechen. Ich sage immer so, wenn du beginnst über die Freude zu sprechen, das merkst du jetzt heute Abend schon wieder hier, ja, wenn du beginnst über die Freude zu sprechen, beginnt sie sich freizusetzen. Weil letztendlich ist das Sprechen über eine bestimmte Frucht nichts anderes als eine Meditation darüber. Deswegen ist das so wichtig, was du sprichst. Wenn du den ganzen Tag Ärger sprichst, darfst du dich nicht wundern, dass die Frucht der Freude bei dir ziemlich weit eingesperrt irgendwo tief drin in deinem Geist schlummert und irgendwie nicht so richtig hervorkommen kann. Ja, ist klar. Was sprichst du? Verstehst du, wenn du den ganzen Tag sprichst, wow, Gott ist gut, Gott ist super, alles preist den Herrn, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Wenn du das den ganzen Tag sprichst, dann ist die Freude, die Kraft der Freude und damit auch die Frucht der Freude sicherlich viel leichter zugänglich für dich. Stimmt's? Das heißt, Meditation ist eigentlich ein sehr weit gefasster Begriff. Meditation heißt, womit beschäftige ich mich, was spreche ich, worüber denke ich nach. Ja? Das, worüber du nachdenkst, oder sagen wir so, die Richtung, in die du wächst, wird bestimmt durch das, worüber du nachdenkst. Wenn du über die Herrlichkeit nachdenkst, wirst du Richtung Herrlichkeit wachsen. Wenn du über Wunder nachdenkst, wirst du Richtung Wunder wachsen. Wenn du über Liebe nachdenkst, wirst du Richtung Liebe wachsen. Wenn du über Freude nachdenkst, wirst du Richtung Freude wachsen. Warum? Weil es in Christus alles in dir ist. Verstehst du? Das ist der Punkt. Die größte Lüge ist zu denken, ja, das bin nicht ich, das ist nicht meine Sache. Ich bin zwar geduldig, aber nicht freudig. Oder ich bin freudig, aber nicht geduldig. Der Punkt ist, in Christus ist alles in dir. Sag mal, alles ist in mir. In Christus ist alles da, es muss nur hervorgebracht werden. Deswegen sagt Paulus, wandelt gemäß dem Geist. Und weiter unten sagt er, wenn wir nun durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Mit anderen Worten, wenn wir vom Geist schon von Neuem geboren sind, wenn also der Geist Jesu Christi bereits in uns lebt, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. Mit anderen Worten, dann lasst uns einfach diesem Geist die Oberhand geben. Amen. Und dann kommt es hervor. So einfach ist es. Halleluja. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Jesus, Wunder, Herrlichkeit, Weisheit, Klarheit, Gesundheit. Alle diese Dinge kommen hervor. Halleluja. Dieses Teil da fordert heute Abend auch meine Geduld. Amen. Ja, manchmal gibt Gott dir so ein paar Wachstumshilfen. Ja? Halleluja. Also kannst du es sehen? Das nächste Mal werde ich noch ein bisschen noch mal kurz ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber kannst du es sehen? Gott hat dir alles gegeben, was dich Jesus gemäß macht. Und Gott hat dir all die Tools gegeben, die du brauchst, um es hervorzubringen. Amen. Es ist also mit anderen Worten unendlich einfach geworden. Halleluja. Und jetzt sitzt du hier in dieser Glory Life Schule und wir meditieren quasi. Predigen ist auch eine Form der Meditation. Wir meditieren über deinem neuen Sein. Und während wir darüber meditieren über deinem neuen Sein, wird Kraft in deinem inneren Menschen wirksam, die diese Früchte des Geistes, die dein neues Sein, die Christus in dir anregen und hervorbringen und wachsen lassen. Und so wächst du. Amen. Ich kann schon sprießen sehen, überall. Da kommen schon frische Blättchen raus. Halleluja, frische Früchtchen. Manche Früchtchen sind schon voll reif, andere sind noch ein bisschen grün. Aber es wächst. Amen. Immer wenn du das Wort Gottes hörst, in dieser evangeliumszentrierten Weise, dann bekommst du Wachstumsnahrung für deinen Geist. Und das ist eben der entscheidende Unterschied. Der Buchstabe tötet. Das Gesetz, die Predigt des Gesetzes tötet dein geistliches Wachstum, stoppt dein geistliches Wachstum. Die Predigt des Evangeliums beschleunigt dein geistliches Wachstum, bringt es überhaupt erst in Gang, bringt es hervor. Halleluja. Und das wollen wir. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Komm, stehen wir mal auf zum Schluss dieser ersten Stunde und proklamieren wir zusammen. Sag, danke Vater für dein wunderbares Evangelium. Danke, dass es aus Gnade ist, sodass ich es nur noch ergreifen brauche. Durch Glauben. Danke für dein wunderbares Wort, das in sich selbst die Kraft hat, das in mir hervorzubringen, was du bereits vollbracht hast. Danke für deinen Heiligen Geist, der mich führt und leitet auf diesem Weg. Danke, dass er mich hervorbringt, als der ich eigentlich immer war. Nämlich wie Jesus in dieser Welt, ein Sohn Gottes, frei, voller Freude, voller Liebe, voller Frieden und voller Kraft. In Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke, danke. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow, schau, indem du dich drüber freust, gibst du dem Ganzen auch schon wieder Wachstumsschub. Weißt du, das ist auch schon wieder, weißt du, alles, schau, daran merkst du, ich will dir nur ein Bewusstsein geben. Weißt du, alles, was wir machen, ist alles überhaupt gar nicht zufällig. Und es ist nicht einfach nur so dahin, sondern es hat alles Kraft. In dem Moment, wo du dich drüber freust, gibst du dem auch schon wieder Kraft, weil das heißt Glaube. Du freust dich, weil du glaubst, dass es wirksam ist. Also gibt es schon wieder einen Wachstumsschub. So, also du bist den ganzen Tag nur noch am Wachsen. Amen. Herzlich willkommen im Gewächshaus Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. 7 Minuten Pause und dann kommt die zweite Stunde. Amen. Halleluja.